sprechen mit ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von ihnen und dann sprechen wir über ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Ja, ich Wie fühle mich heißen Sie nicht denn? gut, Herr Doktor. Ich fühle mich ganz nicht gut. Was fühlt Sie heute zu uns? Was haben Sie? Ja, ich habe Kopfschmerzen, Herr Doktor. Ich habe Kopfschmerzen. viel, vielmals Arzt und Ärztinnen besucht, aber ich habe keine Lösung gefunden. Wann war der letzte Besuch? Ja, ich habe vielleicht in 6 Monaten 10-mal Arzt besucht. In letzter Zeit, vor 3 Wochen, war ich beim Hausarzt, hat mir viele Vor 3 Wochen Medikamente oder drei geschrieben. Monaten? Letzte war vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Aber seit 6 oder 5 oder 6 Monaten habe ich vielmal Arzt besucht oder Ärztinnen besucht, aber habe ich keine Lösung gefunden. Seit wann Habe haben viel, Sie vielmal Kopfschmerzen? 6 Monate, oder? Viermal Ibuprofen eingenommen, Paracetamol eingenommen und ja, ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe auch Muskelschmerzen. Alle Knochen tut weh und ich fühle mich sehr schlapp. Verstehe. Wie heißen Sie denn? Ja, ich bin Teresa Heidenreich. Ich buchstabiere mal eben HEIDENREICH, oder? Ja, mein Nachname ist Heidenreich, ja. Den Vorname TERE-Doppel-S-A. Doppel R, nur einmal S, A. Teresa, Teresa. Frau Heidenreich, wie alt sind Sie? Ich bin ungefähr 39, Herr Doktor. Ihr Geburtsdatum bitte. Ja, 5. Mai 1986. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, 1,69 Meter bin ich. 1 Meter. 1,69 Meter. Ihr Gewicht bitte. Ja, ich habe 5 Kilo abgenommen in den letzten 3 Monaten vielleicht. Ich war 75, aber jetzt ungefähr 80, denke ich. War das ungewollt, oder? Ja, ich möchte nicht abnehmen, Herr Doktor. Ich habe Könnten Sie wiederholen, wie viel wägen Sie zugenommen. zurzeit? Entschuldigung, zugenommen. Ich Zugenommen. habe 5 Kilo zugenommen. Ich möchte nicht, aber ich habe zugenommen. İşte. Wie viel wägen Sie zurzeit? Könnten Sie es wiederholen? Ungefähr 80. 80. Vor 3 Monaten Sie waren 55. 75 war ich. Jetzt, ich bin 80. 80. Ah, da. Ja, nicht 60, 80. 80. Verstehe. Wie heißt Ihr Hausarzt? Herr Wagner. Seit wann haben Sie Kopfschmerzen, Frau Heidenreich? Ja, seit vielleicht 5 oder 6 Monaten. 6 Monate. Und ich fühle mich nervös. Ich kann nicht, ja, alle kommt sehr, ja, sehr schlecht. Ich Machen kann Sie nicht sich deswegen kriegen. keine Sorgen, bitte. Wir tun alles für Sie, Frau Heidenreich. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genau beschreiben? Dumpf, stechend oder Ja, im ziehend? ganzen Kopf habe ich Schmerzen. Ganzen Ja, Kopf. das ist wie bohrend, wie dumpf. Ich kann nicht gut beschreiben, aber im ganzen Kopf. Und ich fühle mich erschöpft. Manchmal höre ich ein Ohrgeräusch. Was haben Sie? Ohrgeräusch. Ohrgeräusch, ja. Haben Sie Sehstörungen? Nein, nein, habe ich nicht. Ich höre auch gut, aber manchmal gibt es wie Pfeifen. Ich höre etwas. Pfeifen. Mhm. Während Schmerzen. Wie oft haben Sie das? Schmerzen oder Ohrgeräusch. Ohrgeräusch. Ja, während Schmerzen höre ich manchmal. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg? Ja, ich habe immer Schmerzen. Dauerhaft. Und auch Knochen, Muskeln, ganz Körper Muskelschmerzen. tut weh. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ja, 10 ist ja wie entbinden. 10 ist sehr stark, richtig? Ja, 10 ist am stärksten. Ja, vielleicht nicht sehr schlimm, aber immer da. 5 vielleicht. Fünf. Manchmal 4, abends 5 oder 6. Gibt es irgendwelche Auslöser dafür? Haben Sie es bemerkt? Ja, wie was Wie meinen zum Sie? Beispiel nach der Bewegung, nach dem Essen? Nein, ich habe nicht bemerkt, wie Bewegung oder Essen. Gibt es irgendetwas, das die Schmerzen besser oder schlimmer macht? Ja, nachdem ich meine Arbeit verloren habe, mein Schmerzen verschlimmert. Seit 3 Monaten ich bin arbeitslos. Und deswegen arbeite ich nicht. Ich brauche Geld. Ich habe eine Tochter. Mein Mann ist auch arbeitet nicht, habe ich Stress. Verstehe, verstehe, Frau Heidenreich. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Und haben Sie Herzstörungen, Herzstolpern bemerkt? Manchmal mein Herzrhythmusstörungen. Herz schlägt mehr als sonst. Manchmal. Wie bitte? Manchmal mein Herz schlägt Mhm. schneller als sonst. Ja. Schneller. Ja. Haben Sie Fieber? Schüttelfrost? Nein, nein, Herr Doktor, nein. Haben Sie Gedanken, dass sie nicht mehr leben möchte? Ja, manchmal Leben kommt mir viel. Aber ich habe nicht gedacht zu nehmen, aber kommt sehr viel manchmal. Ich Verstehe. möchte 3 Tage immer schlafen und 3 Tagen ich schlafe nicht. Ich verstehe das nicht. Sie haben dagegen Ibuprofen und Paracetamol genommen. Haben Sie noch Ja, andere Medikamente genommen? zu schlafen nehme ich manchmal Diazepam. Hat Bevor es Ihnen schlafen. geholfen? Ja, denke ich. Diazepam manchmal hilft mir. Verstehen. Haben Sie noch andere Beschwerden, Frau Heidenreich? Wie zum Beispiel Sodbrennen? Oder Völlegefühl. Ja, ich leide an Verstopfung. Verstopfung. Seit wann haben Sie das? Ja, seit ungefähr 5 Monaten, wie gleichzeitig mit meinem Kopfschmerzen. Wie ist Ihr Wasserlassen? Das ist normal. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Meine für Stuhlgang. Wie oft, oder? Ich verstehe nicht. Ja, wie oft gehen Sie zur Ja, Toilette? einmal pro 2 Tagen. Haben Und Sie Herr gegen Doktor, Verstopfung vor drei irgendwelche Medikamente? Monaten war ich beim Neurologen und ein MRT des Schädels bei mir durchgeführt wird Wie war die und hat mir Ergebnisse? gesagt, dass MRT des Schädels Ja, in wie war die Neurologie. Ergebnisse? Das war ganz normal. Neurolog hat mir gesagt, dass ich ein MS oder etwas habe ich, aber nach dem Ergebnis hat mir gesagt, dass ich habe kein MS oder Ich etwas. freut mich, ich freut mich, Frau Heidenreich. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Ist Ihnen übel? Nein. Mussten Sie sich übergeben, Frau Heidenreich? Nein, aber mein Appetit, manchmal, ich esse sehr, ich habe Heißhunger eine Woche und danach eine Woche, ich esse nicht. Und Ja, Sie diese haben Woche 5 sollte ich Kilo mal schlafen. zugenommen in 6 Monaten. Ja, Innerhalb 5 drei Kilo. Monaten, Entschuldigung. Ja, 5 Kilo, 3 oder 4 Monaten inzwischen. Und Sie haben auch Schlafstörungen. Ja. Besonders ich schlafe mehr als sonst. İşte Frau Heidenreich. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich leide an Bluthochdruck. Seit wann haben Sie das? 5 Jahre. 5 Jahre. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme Ramipril regelmäßig. In welcher Dosis? 5 Milligramm. Wie oft nehmen Sie das? Morgens. Einmal täglich. Ja. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Nein, nein, ich war ganz gesund. Wurden Sie schon einmal operiert, Frau Heidenreich? Ja, vor 2 Jahren meine Gallenblase wurde entfernt. War das Operation komplikationlos? Ja, nach der Operation hatte ich kein Problem, keine Probleme. Gut zu hören. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ich habe Pollenallergie. Wie reagieren Sie darauf? Mit Schnupfen oder manchmal Niesen. Vertragen Sie alles? Ich meine Lebensmittel. Ja, ich kann normalerweise alles essen, ja. Verstehe. Rauchen Sie? Ja, ich rauche gerne. Wie oft oder wie viel Zigarette rauchen Sie täglich? Ja, ich rauche ein Schachtel Zigarette pro Tag. Seit wann rauchen Sie? Normalerweise 10 Jahre habe ich halb Schachtel geraucht, aber seit 5 Monaten rauche ich ein Schachtel. Außer Arbeitsverloren, haben Sie irgendwelche Probleme in Ihrem Leben Ja, mit mit Familien? meinem Mann geht es nicht gut. Er ist auch arbeitslos. Wir streiten immer. Deswegen ich fühle mich nicht gut. Verstehe, ganz genau, Frau Heidenreich. Und hat mir immer gesagt, dass ich Aber immer machen Sie sich Krankheit deswegen habe. keine Sorgen, bitte. Wie gesagt, wir tun alles für Sie. Wir haben viele Abteilungen. Wir tun alles für Sie. Trinken Sie Alkohol? Ja, seit 6 Monaten, ich trinke jeden Abend 2 oder 3 Gläser Wein. Seit 6 Monaten. Ja, das hilft mir zu schlafen. Und Zwei Rotwein ist gesund? oder drei Gläser. Ja, und Rotwein ist gesund, Herr Doktor, richtig? Nicht ganz genau, Frau Heidenreich. Es ist zu viel für Ihre Gesundheit. Es ist gefährlich. Trinken Sie noch andere Alkoholart? Ja, am Wochenende manchmal Bier trinke ich. Vorher haben Sie getrunken, ich meine vor 6 Monaten. In 6 Monaten? Sie haben gesagt, dass seit 6 Monaten Sie 2 bis 3 Gläser Rotwein trinken. Vorher haben Sie getrunken? Ja, habe ich vorher auch manchmal Rotwein trinke, aber ein oder Rotwein zwei nicht. Gläser pro Woche. Oh. Bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich aus. Medizinischen Gründen fragen wir immer. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, nein, nein, Herr Doktor, niemals. Haben Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln bemerkt? Ja, während Schmerzen fühle ich mich nicht gut. Ich kann nicht beschreiben. Mein ganzer Verstehe. Körper immer schwach geworden während Schmerzen. Verstehe. Sie sind verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Eine Tochter. Ist sie gesund? Ja, Gott sei Dank, sie ist gesund. Leben Sie zusammen mit Ihrer Familie? Ja. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen bei Ihrer Familie? Ich meine, Ihre Mutter, Ihr Vater? Ja, mein Vater ist mit oder vor 10 Jahren selbst umgebracht. Mein Beileid, Frau Heidenreich, vor 10 Jahren. Ja. Hatte er irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, ich erinnere mich nicht. Verstehe. Ihre Mutter? Meine Mutter leidet an Bluthochdruck und Herzerkrankung. Das ist, ja, ich weiß nicht, ein Gefäßprobleme mit Herz. Verstehe. Haben Sie Geschwister? Ja, ich hatte eine Schwester, aber leider vor 5 Monaten ist sie wegen Leukämie gestorben. Wir waren sehr eng. Tut mir leid zu hören, Frau Heidenreich. Leukämie. Ja, Leukämie. Wie alt war sie? Ja, sie war sehr jung. Sie war 27 und sie war meine beste Freundin, Herr Doktor, wissen Sie schon. Tut mir leid zu hören, Frau Heidenreich. Mein sehr Beileid. Haben Sie noch andere Geschwister? Nein, nein, jetzt ich bin allein. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, normalerweise ja. Wie ist Ihre Periode? Bekommen Sie regelmäßig Periode? Ja, ich habe kein Problem mit Periode. Aber Mal die heutzutage letzte Periode. ein bisschen wenig heutzutage, ich weiß nicht. Wie lange dauert? Ja, Fünf das. Tage. Ja, 5 oder 6, da, ja, aber kommt wenig Blutung. Wenig Blutung. Wann war die letzte Periode? Vor 15 Tagen. Vor 15. Ja. Und ich habe Regelblutung pro 40 Tag. Normalerweise seit 6 Monaten, ich habe Blutung pro 40 Tagen. Normalerweise, das war pro 1 Monat hatte ich. Vor 6 Monaten. Ja. Haben Sie Schwellungen bemerkt? Besonders Wo? im Bein. Bein. Nein, nein, habe ich nicht. Ist Ihnen Haarausfall aufgefallen? Oh. Nein. Aber meine Haut ist ein bisschen trocken. Ich fühle trocken. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, nein. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt, Frau Heidenreich. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Was habe ich, Herr Doktor? Ich habe chronische Kopfschmerzen und chronische, ich bin immer müde. Mein Leben ist Ja, ganz verstehe. schlimm Wie gesagt, geworden. machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Jetzt werden wir eine körperliche Untersuchung durchführen. Dann werde ich Blut abnehmen. Gegebenenfalls werden wir eine bildgebende Verfahren veranlassen. Mit dem Ergebnis können wir entscheiden. Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Frau Heidenreich. Okay, Herr Doktor, vielen Dank. Seien Sie ruhig, bleiben Sie hier bitte. Okay. Ich würde Ihnen gerne eine neue Patientin vorstellen, die ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, gerne. Es handelt sich um Teresa Heidenreich, eine 39-jährige Patientin, geboren am 5.05.1986. 1,69 Meter groß, 80 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns vor aufgrund seit 6 Monaten bestehender, zunehmender, bohrender Kopfschmerzen oder Cephalgie ohne Ausstrahlung sowie Fatigue. Die Schmerzintensität wurde mit 5 von 10 bewertet. Sie berichtete, dass die Schmerzen darüber hinaus klagte sie über Arthralgie und Myalgie im ganzen Körper. Begleitsymptomen liegen Tinnitus, manchmal Tachykardie vor. Die Frage nach Haarausfall, Ödema, Parästhesie, Paralysie wurde verneint. Sie sei seit 3 Monaten arbeitslos. Sie habe in ihrer Familie Probleme, besonders mit ihrem Ehemann. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf abwechselnde Inappetenz. Sie bewertet eine Woche, sie habe wenig Appetit, eine Woche vermehrte Appetit sowie Verstopfobstipation seit 5 Monaten und Gewichtszunahme innerhalb 4 Kilogramm innerhalb 3 bis 4 Monaten. Darüber hinaus klagte sie über Insomnie. Dagegen nimmt sie Diazepam. Es hat ihr geholfen. Wegen dieser Beschwerden seit 6 Monaten seien sie ungefähr 10-mal in verschiedenen Ärzten besucht oder haben sie besucht. Dagegen Ibuprofen und Paracetamol haben sie genommen, aber es haben keine geholfen. Es haben sie nicht geholfen. An Vorerkrankungen leidet sie an arterieller Hypertonie seit 5 Jahren. Dagegen nimmt sie Ramipril 5 Milligramm morgens ein. Bei ihr wurde vor 2 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Sie hat eine Allergie gegen Pollen, die sich mit Rhinitis äußert. Sie rauche seit ungefähr 10 Jahren eine halbe Schachtel Zigaretten täglich, aber seit 6 Monaten rauche sie ein Schachtel Zigaretten täglich. Sie trinke seit 6 Monaten 2 bis 3 Gläser Rotwein. Da vorher trinke sie 1 bis 2 Gläser pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verheiratet. Sie hat eine gesunde Tochter. In der Familienanamnese fand sich arterielle Hypertonie und eine Herzkrankheit bei der Mutter. Ihr Vater ist selbst wegen suizidal verstorben. Ihre Schwester ist wegen Leukämie verstorben. Sie ist vollständig geimpft. Sie bekommen pro 4 Tagen ihre Periode. Die letzte Periode war vor 15 Tagen. Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Depression. Dafür schiebt ist seit 6 Monaten Kopfschmerzen, Fatigue, Gelenkschmerzen und Probleme in ihrer Familie und in ihrem Beruf. Als Differentialdiagnosen kommen Hypothyreose, Panikattack und in Betracht. Zur Diagnostik würde ich bei der Patientin eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der körperlichen Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparameter erfassen. In diesem Fall ist eine neurologische Untersuchung wegweisend. Dabei würde ich Motorik, Sensibilität und Reflex überprüfen. Zur weiteren Abklärung würde ich Laboruntersuchungen durchführen, um Blutbild, Thyroidwerte, Leberwerte zu bestimmen, Entzünd und Entzündungswerte zu bestimmen. Ich habe es vergessen. Bei ihr wurde vor ungefähr 3 Monaten MRT veranlassen. Das war normale Befunde. Eine Depression ist eine Ausschlussdiagnose. Deswegen sollten wir mögliche organische Pathologie ausschließen. Ja, das war alles. Okay. Denken Sie, die Patienten stationär aufnehmen oder? Sie hat keine suizidal Gedenken. Ja, Aber ja, ich würde stationär behandeln. Ja, okay. Stasyoner o da ya Zeykören stasyoner o da ambulant terapi mahın ama varum stasyoner o da varum ambulant. Die Verdacht auf eine Depressione ist Suizid, Gedanken ist wegweisend, wenn die Patientin hat eine Suizidgedenken, müssen wir stationär behandeln. Ich habe es gefragt, sie hat gesagt, das Leben. Entschuldigung. Ich glaube, sie habe keine Suizidgedenken. Okay. Wo wartet die Patienten Sie? Jetzt im Ja, sie sollte bis die Ergebnisse kommen, im Wartezimmer bleiben. Okay. Wann ist Ihre Schwester gestorben? Sie war 27 Jahre alt. Ja, aber wann ist Ich habe es mir nicht notiert, aber vielleicht vor 5 Monaten. vor 5 Monaten. Okay, ja, Ich habe es denken mir Sie. nicht notiert. Okay, das ist eine bestimmte Auslöser für diese Beschwerden, denken Sie, oder nach dem Ja, sie ist nicht nur Schwester, sie ist oder ihre beste Freundin, das Ja. könnte ein Auslöser sein. Okay. Hat die Patientin Kontakt mit ihrer Freundin oder hat sie eine untersucht von ihrer Familie? Was meinen Sie damit? Könnten Sie es wiederholen? Ja, ich meine, der Patientin Kontakt mit ihrer Freundin oder Freunde und hat eine untersucht, nein, hat eine, ja, destekleyin diyorumdur. Unterstützung. Unterstützung, ja, hat eine Unterstützung von ihrer Familie. Nun, ich habe es nicht gefragt, aber sie hat Probleme mit ihrer Familie. Sie hat besonders Probleme mit ihrer Ehemann. Okay. Ja, ich denke, die Patientin hat keinen Kontakt mit ihrer Freundin und sie hat eine traumatische Dinge in ihrem Leben und ja, ich habe eine Frage. Warum die Patientin wurde bei den Patienten eine Diagnose gestellt? Sie hat gesagt, Sie haben gesagt, sie hat viele Arzt besucht, aber niemand hat keine Diagnose gestellt. Ja. Keine Diagnose. Es Oder gibt keine, es könnte, es gibt keine organische Befunde. Bei ihr wurde eine MRT durchgeführt. Die Befunde waren normal. Wer hat Diazepam verschrieben, die Patienten? Oder warum die Patienten nehmen diese Medikamente? Sie kann nicht schlafen. Deswegen nimmt sie Diazepam. Aber erste Fragen habe ich nicht gefragt. Hausarzt hat Ibuprofen und Paracetamol geschrieben. Ja, eine Arzt hat die Patienten Diazepam verschrieben. Aber warum? Welche Diagnose? İnsomni, wegen İnsomni. Insomnie, okay. Was würden Sie zuerst für diese Patienten machen? Ja, ich würde zuerst stationär behandeln. Stationär behandeln. Sie können Und behandeln ich, diese Patienten oder? nein, ich würde ein psychiatrische Konsil veranlassen. Okay. Würde eine psychiatrische Konsil veranlassen. Ja, um die Therapie zu verordnen. Okay, das ist genug für mich. Harfa siz gelin. Ihnen Patienten vorstellen. Haben Sie kurzzeit für mich? Ja, bitte. Es handelt mich Therese Heilderasch. Sie ist 39 Jahre alt, 1,69 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Die Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 8 Monaten bestehender progredienter Sefalgie vor. Dem Patient zufolge sind die Schmerzen bohrend und dumpf mit ohne Strahlung. Die Patient erwähnt, dass die Schmerzen nach starkem Stress aufgetreten sind. Schmerzintensität wurde mit 5 von 10 auf eine Schmerzskala bewertet. Die Patient ist viele Mal wegen dieser Beschwerden bei anderer Arzt gewesen. Vor 2 Monaten wurde bei Patienten wegen Verdacht auf MS durchgeführt, aber es gibt keine Pathologien. Die Patient berichtet über einen Gewichtszunahme von 5 Kilogramm innerhalb von letzten 2 Monaten. Die Beschwerden gehen mit Myalgie, Arthralgie, Fatigue, Nervosität, Tinnitus und Taşykardi einher. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie, Inappetenz, An Vorerkrankungen nannte sie seit ich verstehe nicht seit an arteriell Hypertonie bestehende arteriell Hypertonie. Dagegen nimmt sie Ramipril 5 Milligramm morgens. Vor 2 Jahren wurde bei Patienten eine Cholezystektomie durchgeführt. Reagiert allergisch auf Pollen. Die äußert sich mit Rhinitis. Sie rauche seit 5 Monaten ein Schachtel Zigarette. Vorher hat sie halb Schachtel Zigaretten geraucht. Seit 8 Monaten trinkt sie 2 bis 3 Gläser Wein, aber vorher hat sie 1 bis 2 Gläser Wein getrunken. Drogenkonsum wurde verneint. Auf Besuchlich auf im Besuch auf Familienanamnese teilt sie mit der Vater vor 10 Jahren an Selbstmord gestorben ist. Die Mutter leidet an arterieller Hypertonie und Herzkrankheit. Sie hatte eine Schwester, aber die Schwester mit 37 Jahren an Leukämie gestorben. Sie ist vollständig geimpft. Sie hat viele Stress und sie ist verheiratet und hat ein Kind. Die Kind ist, die Tochter ist gesund. Sie lebt mit ihrer Familie. Ich gehe von einem Verdacht auf Depression aus, da die Patient dafür typische Symptome aufweist. Die Patientin leidet unter viele Symptome wie Sephalgie, Myalgie, Arthralgie, Taschykardie, Fatigue und außerdem hat sie viele Stress und sie ist deswegen viele Mal bei anderen Arzt gewesen, aber es gibt keine Pathologien. Da das spricht für Depression. Hat sie familiäre Belastung? Ja, Sie haben recht, Herr Eberhard. Vor 5 Monaten ist Ihre Schwester an Leukämie gestorben. Außerdem hat sie seit 5 Monaten arbeitslos und es hat eine Probleme mit Ehemann. Alles ist Belastung für Patienten. Ja, Okay. als Differentialdiagnose kommen Hirntümöre, Migrän und ja, Migrän. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten zunächst die Vital-Parameter überwachen. Dann würde ich die Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich bei der körperlichen Untersuchung würde ich erste Herz und Lunge auskultieren und danach werde ich nörologische Untersuchung. Dabei würde ich die Störungen medmotorisch, sensorisch oder andere Funktionen vorliegen. Nach der körperlichen Untersuchung würde Laboruntersuchungen sinnvoll, umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, Herzenzyme, Entzündungsparameter, Leberwerte bestimmen lassen. Danach würde ich eine CT des Schädels durchführen, um mögliche Gehirnpathologien auszuschließen. dabei würde aus desweiteren wurde ich ein EKG schreiben, um mögliche Herzpathologien auszuschließen. Und außerdem würde ich Röntgen Thorax durchführen, Lunge Pathologien zu beurteilen. Des Weiteren würde ich eine psychische und neurologische Konsil anordnen, um meine Verdachtdiagnose zu beurteilen oder meine Therapie zu optimieren. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, werde ich die Patientin stationäre aufnehmen. Zunächst werde ich die Patienten einen venösen Zugang legen und ich werde die Patienten Tranquilizan oder sedative Arznei Mittel verabreichen. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortsetzen, Herr Oberarzt. Herr Kollege, welche Hauptsymptome hat diese Patientin für Depression? Hauptsymptome. Hauptsymptome, ja, Hauptsymptome. Ja, ich denke, die Hauptsymptome der Depression sind Sefalgie und Schlafstörungen und Gewichtsabnahme stressbedingte Familiengeschichte ja. Herr Kollegin, wie Ja. lange muss der Patientin diese Symptome bestehen, um eine Depressione zu diagnostizieren? Ja. Der Patient hat seit 8 Monaten diese Beschwerden. Und die Patient ist viele Mal beim anderen Arzt gewesen und es gibt keine Pathologien, das spricht für Depression, ich denke. Um eine Depression zu diagnostizieren, brauchen wir mindestens 2 Wochen diese Beschwerden. 2 Wochen. 2 Wochen, mindestens 2 Wochen. Oh, ja, ich habe nicht gekannt diese ich habe keine Erfahrung über Fall Herr Oberst. Ja, danke sehr für diese wichtigen Informationen. Welche organischen Ursachen müssen wir in diesem Fall ausschließen? Ja, erste muss ich mögliche Gehirnprobleme ausschließen. Zum Beispiel Gehirntümöre oder andere Gehirnprobleme. Ist es möglich, metabolische Krankheiten? Ja, metabolische Welche? Krankheiten, ja, vielleicht Hypothyroide oder Hipotiroize. Hypothyroide oder Anemia. die Anemia. anemia Vitamin Mangel. Vitaminmangel ya. Welche Laboruntersuchungen ist es wichtig, metabolische Krankheiten auszuschließen? Ya TSH T3 T4 und B12 Eisen und und vielleicht, ja, das gibt es andere Herbers? Ja, Vitamin B12, Folsäure, Elektrolyten, Ah, Leberwerte, ja. Biliyorsun viel Nierenwerte erlernen über diese Fall, Herr Everast. auch. Welche Therapie Optionen gibt es? Ja, ich denke, wir würden die Patienten Serotonin Wiederaufnahme Hemmer, zum Beispiel Sertralin oder Fluoxetin Meine oder Sie Pharmakotherapie. Und gibt ja es andere Therapiemethoden? ja andere Terapi metodun körperliche Bewegung Psikoterapi, psikoterapi o da sosyal terapi, iş ama sosyal terapi, sosyal terapi ya. Und Beweglichkeit. Und unser Seite ist um, Herr Kollege. Ich habe viele Fragen nicht geantwortet, doch, Herr Oberst. Diyor musunuz ama? Guten Tag, Herr Oberarzt. Heute ich habe eine neue Patientin aufgenommen und ich möchte sie Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Bitte schön. Ja. Ich berichte über die 39-jährige Patientin Frau Teresa Heidenreich, die 1,69 Meter groß ist und 80 Kilogramm wiegt. Die Patientin kam zu uns mit seit 5 Monaten bestehender, diffüser, dauerhafter Kopfschmerzen ohne Ausstrahlung. Außerdem klagte die Patientin über Anhedonie, Adinamie, Polyarthralgie, Myalgi, Tinnitus, Fatik und Nervosität. Fragen nach Selbstmordgedacht wurde verneint. Die Patient bewertete ihre Kopfschmerzen mit 5 von 10 auf einer Schmerzskala. Darüber hinaus klagte sie über Insomnie und Hypersomnie im Wechsel und Obstipation. Die Patientin erwähnte, dass sie 10-mal verschiedenen Ärzte und Ärztinnen besucht zu haben, jedoch hat sie keine Lösung gefunden. Und ein MRT des Schädels wurde bei der Patientin durchgeführt und gab es ohne pathologisches Befunde. Dagegen hat sie Ibuprofen, Paracetamol und Diazem eingenommen. Aber diese Medikamente hat keine Linderung gebracht. Fragen nach Allergie wurde verneint. Entschuldigung, die Patientin hat Pollenallergie, die sich mit Rhinitis äußere. Reiseanamnese wurde verneint. Sie raucht ein Schachtel Zigarette seit 6 Monaten und 10 Zigarette seit 10 Jahren. Sie trinke 2 oder 3 Gläser Wein täglich seit 6 Monaten. In der Familienanamnese gab sie an, dass irefata vegen suicid mit achtundfünfzig gestorben ist und ihre Mutter leide an arteriell Hypertonie und koroner Herzkrankheit. Außerdem ist ihre Schwester wegen Leukämie vor 5 Monaten verstorben. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie ist arbeitslos seit 3 Monaten. Sie lebt mit ihrer Familie. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Depression hin. Differentialdiagnostisch kommen psychosomatische Störung, Hypothyreose und Herr Kollege, welche Symptome entspricht eine Depression? Welche ja, Symptome oder neben Symptome die entspricht? Patientin leide an Anhedonie und Adynamie, und Nervosität und Fatigue. Diese Symptome sprechen für eine Depression. Welche Sosa-Symptome spricht eine Depression in diesem Fall? Welche? Welche Zusatzsymptome? Zum Beispiel vegetativ. Ja, sie leide an Inappetenz und Hyperphagie im Wechsel und Insomnie und Hypersomnie im Wechsel. Diese Symptome auch sprechen für eine Depression. Okay, welche Differentialdiagnose kommen in diesem Fall in Ja, Frage? Hypothyreose und ja, psychosomatische Störung oder oder Tümör kommen in Betracht. Okay, was machen Sie weiter? Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zuerst die Patientin körperlich untersuchen. Danach werde ich Blut abnehmen. Besonders im Blut achte ich Großblutbild T3, T4 und TSH Werte und Elektrolyten, Nieren- und Leberwerte auf. Was beachten Sie bei der körperlichen Untersuchung in diesem Fall? Ja, ich achte darauf, ob ein neurologisches, motorik, sensörik Störung gibt, besonders Sehstörung, Hörstörung oder Kraftlosigkeit, Parästhesie, Paralysie gibt oder Reflexen werde ich beurteilen oder ja, kontrollieren. Okay. Welche Bildgebende Verfahrung indizieren Sie? Ja, vor 2 Monaten eine MRT des Schädels wurde durchgeführt. Deswegen ja, intrakraniale Pathologien sind ausgeschlossen. Vielleicht können wir ein EEG durchführen, Elektroenzephalographie. Um mögliche ja, Gehirnpathologien auszuschließen. Können Sie sowas EEG aufklären? Ja, Elektroenzephalographie ist ein informationsgebende Verfahren über Gehirns Sturm Aktivität Verfahren Schlesien wir die Patientin Elektroden und besonders beim Schlafen oder wenn die Patient wach ist, messen wir Elektrikaktivität des Gehirns. Ist es schmerzlos, gefährlich? Wie lange Ja, dauert? manchmal müssen die Patientin oder muss die Patient ihr Haar schneiden. Manchmal. Manchmal. Manchmal, ich Aber weiß so nicht Beispiel, genau. andere Person braucht keine Haare. Wenn Haar ist sehr lang, ich weiß nicht, das ist ein unbekanntes Thema für mich. Es tut mir leid, Herr Oberarzt. Ja, manchmal man muss Sedativ Analgesi einnehmen, Analgetiks einnehmen. Besonders bei der Kinder, es ist wichtig, beruhigend zu sein. Ja. Okay, gehen Sie weiter. Welche Therapie ordnen Sie? Ja. Zuerst werde ich die Patientin stationär aufnehmen und werde ich ein nörologisches und psychiatrisches Konsil anfordern, um eine Diagnose richtig zu stellen, festzustellen und die Therapie zu optimieren und eine ja mit Medikamente oder mit Medikamente können wir behandeln, besonders SSRI Gruppe oder SNRI Gruppe mit Antidepressans können wir behandeln. Und psychologisches Therapie ist auch möglich zu behandeln. Wenn Sie eine antidepressiv Medikamente begonnen, wie lange dauert diese Therapie? Wie lange dauert die Therapien für Depression dauert meiner Meinung nach lang, mindestens 3 Monaten oder 6 Monaten. Aber ich habe nicht genau Information über diese Thema. Mindestens 6 oder 12 Monate nach Remission. Nach Remission. Nach Remission. Okay, Herr Oberst, ja. Welche Nebenwirkungen kennen Sie bei SSRI? Ja, Nausea, Impotenz und manchmal manche Schlafstörungen, Patientin ha? Schlafstörungen, Schlafstörungen kann auch Kopfschmerzen, sein. Muskelschmerzen oder? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, okay. Welche andere ya oder außer medikamentöse Therapie empfehlen Sie bei dieser Patientin? Ja, es handelt sich um die Laborergebnisse. Manchmal geben wir B12 oder Vitamine wegen Vitaminmangel. Manche Patienten leiden an Anämie, Deswegen können wir Eisen geben. Außer medikamentös Therapie, welche andere Therapie oder Ja. Empfehlungen? Ja, grup Behandlung kann auch sein. Sosyal aktivitet. Sosyal Aktivität, Grup Behandlung und EKT auch eine Möglichkeit. Regelmäßige Bewegung. Ja, regelmäßige Bewegung ist Geregelte wichtig. Sport zu treiben ist wichtig. Sosyal zu sein ist wichtig. Tagesablauf. Und natürlich Unterstützung ist sehr wichtig bei dieser Patientin. Herr Kollegen, kennen Sie saisonale Depression? Sezonale Depression, ich habe das einmal gehört. Denke ich, meiner Meinung nach, besonders im Winter Herbst. oder Herbst ohne Sonne hat manche Patientin Stimmung verändern. Und diese Depression Typ kann Stimmung deprimieren. In welcher Situation würden Sie diese Patientin stationäre aufnehmen? Ja, wenn ein Selbstmörder gedacht oder Suizid gedacht gibt, auf jeden Fall müssen wir stationär aufnehmen. Aber manche Patientin hat nicht genau Diagnose, deswegen genau zu diagnostizieren auch können wir stationär aufnehmen. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Ich denke Ihnen.